Erster Gott sprach noch einmal zu Jona, zweiter geh nach Nineve. Das ist eine große Stadt. Sag den Menschen meine Worte. Dritter Jona ging nach Nineve. Die Stadt war sehr groß. Man brauchte 3 Tage für den Weg. Vierter Jona ging in die Stadt. Er rief, in 40 Tagen wird Nineve kaputt sein. Fünfter, die Menschen glaubten Gott. Sie aßen nichts. Alle trugen dunkle Kleider. Sechster, der König hörte das. Er stand von seinem Thron auf. Er zog seine Kleider aus. Er setzte sich in den Staub. Siebter, der König sagte, Menschen und Tiere dürfen nichts essen. Sie dürfen kein Wasser trinken. Achter, alle sollen dunkle Kleider tragen. Sie sollen laut zu Gott rufen. Jeder soll aufhören, böse Dinge zu tun. Neunter, vielleicht hilft Gott uns. Vielleicht ist er nicht mehr böse. Wir wollen nicht sterben. Zehnter, Gott sah ihre Taten. Sie taten nichts Böses mehr. Gott machte die Stadt nicht kaputt.